Der Herr ist so gut. Es ist mir eine wirkliche Ehre, wieder hier bei euch zu sein. Vor allem dieses Mal mit meiner lieben Frau. Im vorigen Jahr war ich nicht ganz 300 Tage ohne sie unterwegs. Und es war schwierig, sie war auf der Uni, sie hat studiert. Sie konnte nicht mit und jetzt hat sie endlich abgeschlossen und jetzt lasse ich sie nicht mehr los. Der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Was ist der Plan Gottes für unser Leben? Was hat Gott für unser Leben vor und mit unserem Leben geplant? Wenn wir Zeit hätten bis 11 Uhr, dann könnte ich über die vier verschiedenen Willen Gottes lehren, die wir in der Bibel sehen, aber das haben wir heute nicht. Also werde ich euch über einen Willen Gottes mitteilen, der ganz, ganz wesentlich ist. Und ich finde auch, dass, empfinde wirklich in meinem Herzen, dass das ein Wort für euch als Gemeinde ist. Der ewige Wille Gottes. Epheser Kapitel 3. Wir lesen von Vers 8 weg. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde hier in Berlin die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Vers 11 spricht von dem ewigen Vorsatz oder dem ewigen Willen Gottes. Was ist dieser ewige Vorsatz Gottes? Was ist dieser Vorsatz, dieser Wille Gottes, den er schon immer gehabt hat, der immer im Herzen Gottes war? Der ewige Wille Gottes ist ganz wichtig, dass wir ihn verstehen und nicht nur verstehen, dass wir teilhaben am ewigen Willen Gottes. Viele Christen beten und fasten und flehen und versuchen, den Willen Gottes für ihr Leben herauszufinden. Wem soll ich heiraten? Auf welche Uni soll ich gehen? Welches Studienfach soll ich wählen? Und sie schwitzen und beten und fasten und versuchen, den Willen Gottes für ihr Leben zu finden. Verpassen aber, teilzuhaben am ewigen Willen Gottes, an dem Gott möchte, dass jeder von uns teilhat. Der ewige Wille Gottes war immer im Herzen Gottes. Es war der Plan, der von Anfang an im Herzen Gottes war. Und an diesem ewigen Willen Gottes soll jeder Christ auf dieser Erde teilhaben, ihn zu erfüllen. Das ist deine und meine Aufgabe, am ewigen Willen Gottes teilzuhaben. Was ist dieser ewige Wille Gottes? In Vers 4 in Epheser Kapitel 3 sehen wir, dass der Apostel Paulus sagt, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dieser ewige Wille Gottes war verborgen, er war von Gott versteckt für Jahrtausende. Aber der Apostel Paulus schreibt, jetzt ist er geoffenbart worden. Dieser ewige Wille Gottes betrifft Deutschland, es betrifft Berlin, es betrifft dich und mich und da, wo wir sind. Schau, was dieser ewige Wille Gottes ist. Die Nationen sollen nämlich miterben, Vers 6, die Nationen sollen nämlich miterben und miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Gott hat einen ewigen Willen, den er von Anfang an immer gehabt hat, vor Grundlegung der Welt. Dieser ewige Wille Gottes, dieser ewige Vorsatz, der immer im Herzen Gottes war, war, dass auch die Nationen, die Heiden, dass auch unsere eigenen Nationen, die nicht jüdisch abstammig sind, dass die Mitteilhaber an der Verheißung Jesu Christi sind und Miterben der Verheißung. Das betrifft Deutschland, das betrifft Österreich, das betrifft dich und mich und unsere Städte und Nationen und Länder, wo Gott uns hingestellt hat. Gott möchte, dass unsere Länder Mitteilhaber an der Verheißung Jesus Christus sind. Und Gott möchte, dass dieser ewige Wille, der immer schon in seinem Herzen war, durch dich und durch mich erfüllt wird. Durch die Gemeinde soll die mannigfaltige Weisheit Gottes den unsichtbaren Welten kundgetan werden. Du und ich sind Teil dieses Auftrages. Du und ich sind Teil der Gemeinde Jesu Christi. Wir müssen das Herz Gottes verstehen lernen. Wir haben heute hier gesungen, da war es ein Teil in diesem Lied, wo es so hieß, Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Ein gefährliches Gebet. Ich betete dieses Gebet vor etwa 8 Jahren, und es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Es hat das Leben meiner Familie völlig auf den Kopf gestellt. Nichts blieb mehr so, als es vorher war. Wenn Gott unser Herz bricht für das, was sein Herz bricht, dann werden wir teilhaben an diesem ewigen Plan Gottes. Wir müssen verstehen, dass Gott liebt die Menschen mehr, als wir es uns vorstellen können. Und Gott hat größeres Interesse, Berlin zu erreichen, als du es je haben kannst. Gott hat viel größeres Interesse, Deutschland zu erreichen, als wir es je haben könnten. Auch wenn wir denken, wir haben eine Not für unser Land. Auch wenn wir denken, wir haben eine Bürde für unsere Stadt, für unser Land. Es ist nur ein kleiner Teil des Herzens Gottes, das wir wirklich empfinden. Die Bibel fordert uns auf im 1. Timotheus 2, Vers 1, da ermahnt der Apostel Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, vor allen Dingen ermahne ich, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle Hoheit. Und es endet mit dieser Aussage, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Der ewige Vorsatz Gottes ist, dass jeder Mensch errettet wird. Es ist mir klar, dass nicht jeder Mensch errettet wird, weil Gott jeden Menschen den freien Willen lässt und Gott jeden Menschen entscheiden lässt. Aber wir müssen verstehen, das ist der Plan Gottes, das Herz Gottes. Gott sagt, ich will, dass jeder Mensch errettet wird. Wenn wir durch die Straßen Berlins gehen, was sehen wir? Wenn wir auf die Arbeit gehen, was sehen wir? Wenn wir durch die Schule gehen, was sehen wir? Sehen wir hoffnungslos verlorene Menschen? Sehen wir Sünder, die, oh mein, die armen Kerl, schau, wie die verloren sind? Oder sehen wir das Herz Gottes, welches sagt, ich will, dass der errettet wird? Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Hier werden wir aufgefordert, für unsere Obrigkeiten zu beten. Ich habe einmal eine Aussage gemacht, für die ich dann gesteinigt und gekreuzigt worden bin, aber das ist mir eigentlich egal. Ich sage immer, Gott liebt mich, meine Frau liebt mich, mehr brauche ich nicht. Ich habe mal diese Aussage in Amerika getätigt, öffentlich, und entschuldige mich auch nicht dafür. Als der jetzige Präsident in die Regierung kam, der Obama, und ich lebe in Amerika, da wurde von den Christen kritisiert und geschimpft und gehetzt und über Facebook und über E-Mails. Und eines Tages wurde es mir zu bunt und habe ich Folgendes öffentlich gesagt. Wenn ihr Christen jedes Mal, wenn ihr den Präsidenten kritisiert, ihn nicht kritisieren würdet und auf die Knie gehen würdet und für ihn beten würdet, würde unser Land anders ausschauen. Die wollten das nicht hören, obwohl es eigentlich biblisch auch fundiert ist. Die Bibel fordert uns auf, zu beten für die Obrigkeit. Warum? Damit es uns gut geht, damit Menschen zur Errettung kommen können. Das ist der Wille Gottes, das Herz Gottes ist, dass jeder Mensch errettet wird. Ich bin voriges Jahr sehr, sehr viel gereist. Ich war kaum zu Hause und oft 30 und 40 Tage in einem durch unterwegs und die meiste Zeit alleine. Und im November war ich dann in Florida und habe dort gedient und ich ging samstagabends in mein Hotelzimmer und ich habe einfach so gebetet. Herr, ich möchte ein bisschen mehr zu Hause bleiben. ich bin müde, es ist anstrengend, ich vermisse meine Frau, ich vermisse meine Kinder. Herr, bitte, kann ich nicht ein bisschen mehr zu Hause bleiben und einfach ein bisschen weniger hinausgehen und das Evangelium predigen? Und so habe ich halt gebetet und bin dann schlafen gegangen. In dieser Nacht hatte ich einen Traum. Und ich habe gelernt, auf meine Träume zu hören. Ich habe das eigentlich nie getan und in den Anfang der oder Mitte der 90er Jahre habe ich irgendwann ich war nie so offen für prophetische Träume, für das prophetische Reden und prophetische Wirken und Worte der Erkenntnisse. Übrigens, Gott will jemand heilen, weil wir schon beim Worte der Erkenntnisse sind. Ist irgendjemand hier, der im Steißbein Schmerzen hat, so eine Art Verletzung hat im, sagt man Steißbein zu dem da unten? Ich kann kaum mehr Deutsch. Okay, steht ganz kurz auf, ich predige weiter, die um euch herumstehen, betet für die und lasst die Heilungsgabe fließen, während ich hier weiter predige. Auf jeden Fall, okay, zwei Steißbeiner werden jetzt geheilt. Herr, wir danken dir für deine Heilungsgabe, dass du groß genug bist, die Wunder jetzt durch dein Volk und durch deinen Leib zu tun. Setz jetzt die Heilungsgabe Christi einfach frei. Auf jeden Fall, ich war so für Träume nie irgendwie offen. Und eines Nachts, dann hatte ich einen Traum. Und in dem Traum, den ich geträumt habe, sah ich, wie unser schöner, großer, goldener Retriever, der Hund, wie der hat immer im Zimmer meines jüngeren Sohnes geschlafen, wie der in der Nacht krank wurde, Durchfall bekam, hinaus wollte, aber er konnte nicht hinaus, weil die Tür war zu, der Kleine hat geschlafen und der Hund hat nicht gebellt. Und dann sehe ich im Traum, wie der Hund da mitten auf den Teppich so hinmacht, den Durchfall, und das war halt gar nicht so irgendwie angenehm. In der Früh wache ich auf und ich erzähle meiner Frau und ich sage, Liebling, ich habe heute einen ganz blöden und verrückten Traum gehabt. So was Blödes. Und sie sagt zu mir, geh mal ins Zimmer und schau mal nach. Ich ging ins Zimmer und schaute nach und da war genau das, was ich im Traum gesehen habe. Daraufhin hat meine Frau zu mir gesagt, und Wolfert hat sie ihr vorgestellt, als eine, die ganz natürlich ist, und das ist sie. Bei meiner Frau gibt es keine religiösen Geister. Was du siehst, das hast du auch. Dann sagt meine liebe Frau zu mir, so, und du hast es geträumt und bist nicht aufgestanden und hast den Hund rausgelassen, jetzt putzt du es auch weg. Also habe ich, warum applaudiert ihr? Das war gar nicht so angenehm. Ihr hättet eigentlich müssen sagen, oh, du Armer. Auf jeden Fall, ich putzte das dann weg und von dem Augenblick an habe ich gelernt, auf meine Träume zu hören. Und in dieser Nacht in Florida, letzten November, hatte ich auch einen Traum. Siegfried, der Herr ist noch nicht zu Ende mit dir. Der Herr ist mit dir noch nicht zu Ende. Es gibt unerfüllte Verheißungen in deinem Leben, die der Herr noch erfüllen möchte. Und der Herr möchte, dass du weißt, es ist nicht vorbei, bis er es so sagt. Und er hat nicht gesagt, dass es vorbei ist. Der Herr wird in dir noch unerfüllte Verheißungen erfüllen. Auf jeden Fall, da hatte ich diesen Traum in dieser Nacht in Florida im letzten November. Und in dem Traum kamen zwei Frauen zu mir. Die gingen auf mich zu und die sagten, welche Schuhgröße hast du? Und dann sagte ich ihnen es und dann gaben sie mir eine Schachtel, gaben sie mir ein paar neue Schuhe und sie sagten, der Herr hat unabhängig voneinander zu uns gesprochen, dass wir dir ein paar neue Schuhe kaufen müssen. Ich wache in der Früh auf und ich denke mal, das war ein komischer Traum, habe aber mich zurückerinnert an meinen Hund und den Dreck und die Konsequenzen und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt auf diesen Traum aufpassen und ihn ernst nehmen. Konnte nichts anfangen damit und habe ihn halt so abgespeichert in dem Bereich, wo man die Sachen abspeichert, die vom Herrn sind, aber man nicht weiß, was man tun soll damit zur Zeit. Gehe dann in den Gottesdienst am Sonntag früh, um zu predigen. Ich komme dort rein bei der Tür, kommen zwei Frauen auf mich zu. Die sagen, Pastor, welche Schuhgröße hast du denn? Ich denke mir, aha. Und sage, warum wollt ihr das wissen? Daraufhin haben sie gesagt, na sag uns mal, welche Schuhgröße hast du denn? Sage ich, ich sag's euch nicht, wenn ihr mir nicht sagt, warum ihr das wissen wollt. Daraufhin sagten sie, Gott hat zu beiden von uns unabhängig voneinander gesprochen, dass wir dir ein paar neue Schuhe kaufen müssen. habe ihnen gesagt, welche Größe, sie verschwanden dann, der Lobpreis begann, der Gottesdienst begann und am Ende des Gottesdienstes kamen sie wieder zu mir. Sie sagten, wir sind in die Stadt gefahren, aber wir konnten kein Schuhgeschäft finden, das offen hat, und ich musste sofort nach dem Gottesdienst in den Flieger nach Hause fliegen. So gaben sie mir ein schönes kleines Etui mit Geld drinnen und einem Kärtchen drinnen und sagten, du musst mit diesem Geld neue Schuhe kaufen, weil Gott hat zu uns gesagt, du musst neue Schuhe kaufen. Als ich das entgegennehme und dann den Gottesdienst verlasse, sage ich, Herr, das musst du mir jetzt bitte erklären. Was hat das auf sich? Und dann sprach der Heilige Geist wirklich klipp und klar zu mir und hat mir gesagt, du hast mich gebeten, dass du ruhiger treten möchtest und mehr zu Hause sein möchtest, aber ich sage dir, zieh die neuen Schuhe an, die ich für dich habe, du musst weitergehen und noch mehr hinausgehen und du musst mein Reich bauen und verkündigen. Daraufhin habe ich gesagt, naja, das war zwar nicht die Antwort, die ich wollte, aber ich werde dem Herrn gehorsam sein. Und über die nächsten paar Monate, ohne dass ich diese Geschichte jemand erzählt habe, sind noch 6 weitere Menschen gekommen in verschiedenen Ländern dieser Welt, die gesagt haben, ich weiß nicht, was los ist, aber Gott hat zu mir gesagt, ich muss dir ein paar neue Schuhe kaufen und jetzt habe ich 7 Paar nagelneue Schuhe zu Hause, die ich eigentlich gar nicht wollte. Ich mag's gar nicht, was soll ich mit so vielen Schuhen tun? Was ist 7? Ist die Zahl der Vollkommenheit. Die Schuhe, die wir tragen zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums. Das ist der ewige Plan Gottes. Das ist der Vorsatz, den Gott immer schon in seinem Herzen hat, dass wir nicht unser gemütliches, nettes Leben leben, sondern dass wir teilhaben an dem ewigen Vorsatz Gottes, dass wir die Schuhe, die er uns auf die Füße gibt, anlegen und hinausgehen und teilhaben an dem ewigen Vorsatz und dass wir Menschen für Jesus Christus erreichen und sie auch in die ewige Bestimmung, die Gott für sie hat, hineinbringen. Daniel Kapitel 12, Vers 3 sagt Folgendes. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Ich habe mich entschlossen. Ich möchte nicht 70, 80 Jahre auf dieser Erde leben und dann verglühen. Ich möchte für immer und ewig leuchten wie die Sterne. Die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die leuchten immer und ewig. Und Gott möchte, dass du für immer und ewig leuchtest. Gott möchte, dass du teilhast an diesem ewigen Vorsatz Gottes. Gott möchte, dass du sein Herz ergreifst und verstehst, dass er größeres Interesse hat an der Errettung der Verlorenen, als du es überhaupt haben kannst. Es ist sein ewiger Vorsatz und er bittet dich und sagt zu dir, bitte tritt ein in meinen ewigen Plan. Ich möchte dich teilhaben lassen an dem, was ich tue. Als ich hier im Februar war, da habe ich euch ja etwas gesagt, was eigentlich keiner von euch noch gehört hat, diesen Ausdruck, außer Wolfhard. Der weiß ja alles und kennt auch alles. Darum bin ich immer so nervös, wenn ich hier predige. Aber das ist jetzt ganz ernst gemeint. Aber da habe ich euch erzählt, dass in der Theologie und der Auslegung, da gibt es etwas, was man nennt das Gesetz der ersten Erwähnung. Wo man schaut, wo etwas in der Bibel das erste Mal vorkommt und wo es das erste Mal erwähnt ist, welches so eine Basis legt für die Auslegung dieses gewissen Themas. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Was war das Erste, das Gott zu den Menschen gesagt hatte, nachdem er sie geschaffen hat? Schaut mich nicht so an, ihr wisst das bestimmt. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehret euch und füllet die Erde. Was war das Erste, was aus dem Munde Gottes kam, das er den Menschen als Auftrag mitgegeben hat? Seid fruchtbar und vermehret euch. Was bedeutet das? Gott hat Adam und Eva in seinem Ebenbild geschaffen. Gott wollte, dass die ganze Erde erfüllt ist mit seinen Kindern. Gott hat das gesagt vor dem Sündenfall. Gott hat das gesagt, bevor Sünde die Menschen von Gott getrennt hat. Der ursprüngliche Auftrag zu Adam und Eva war, dass sie sich vermehren sollen, dass sie die ganze Erde füllen sollen mit Kindern Gottes, die in Beziehung zu Gott leben, wie es Adam und Eva tat. Wir wissen, dass Sünde das alles kaputt gemacht hat und zerstört hat, aber der Auftrag Gottes hat sich nicht geändert. Gott möchte nach wie vor, dass jeder von uns fruchtbar ist und sich vermehrt. Es steckt in unserer natürlichen DNA, uns zu vermehren. Es ist ganz normal und natürlich, dass wir Menschen uns vermehren. Da brauchst du gar nichts zu tun. Du brauchst nur heiraten, jemanden lieb haben und du kriegst Kinder. Du musst was tun, damit du keine kriegst. Das normale Eheleben ist, dass wir uns vermehren. Unfruchtbarkeit war nicht der Plan Gottes. Sondern Fruchtbarkeit war der Plan Gottes. Und im Geistlichen möchte Gott auch, dass wir uns vermehren. Gott möchte, dass jeder von uns geistliche Kinder zur Welt bringt. Gott möchte, dass jeder einzelne Christ teilhat an diesem großen, ewigen Vorsatz Gottes, dass die Heiden Miterben werden der Verheißung Gottes, dass Deutschland Miterbe wird der Verheißung Gottes. An diesem ewigen Vorsatz möchte er, dass du daran teilhast. Er möchte gerne, dass du sagst, Herr, ich will teilhaben an dieser ewigen Bestimmung. Ja, ich kann fruchtbar sein. Ja, ich kann mich vermehren. Ja, ich kann geistliche Kinder haben. Ich habe vorigen Sommer in Belgien gepredigt. Und als ich dort in den Gottesdienst hineinkam, sagte eine Dame zu mir, Reinhard, ich habe eine Freundin eingeladen von mir, die war noch nie im Gottesdienst, die war noch nie bei einer christlichen Veranstaltung, die ist Muslimin. Und ich habe ihr gesagt und sie ihr von dir erzählt und sie ist heute mit im Gottesdienst. Als sie mir das so gesagt hat, es hat mein Herz so berührt. Ich habe mir gedacht, da kommen die Muslime hier zu uns nach Europa und viele Menschen schimpfen, anstatt dass sie die Muslime erreichen für Jesus Christus. Und dann können wir sie zurückschicken in ihre Länder und wir können die muslimische Welt erreichen. Im Grunde genommen ist es so einfach, wir machen es so kompliziert. Und während der Lobpreis da dreiviertel Stunde gegangen bist, ich habe kein einziges Lied gesungen, ich habe nichts getan, ich war auf meinen Knien und habe die gesamte Zeit nur gebetet. Herr, dein ewiger Vorsatz ist es, sie zu retten. Das steht im Wort Gottes. Du willst, dass alle Menschen errettet werden, inklusive diese Muslimin. Bitte gib mir eine Chance, sie für die zu erreichen. Herr, ich tue alles, was ich nur tun kann und tun soll. Ich möchte sie für dich erreichen. Ich habe diese Dreiviertelstunde hier einfach gebetet und zum Herrn gefleht. Dann bin ich beim Predigen und plötzlich mitten unterm Predigen kommt so der Heilige Geist auf mich und gibt mir ein Wort der Erkenntnis und zeigt mir ihre ganze Kindheit und die Jugend und so weiter und so fort. Und sie wurde auch noch geheilt und sie lief beim Aufbruch nach vorne und gab ihr Leben Jesus Christus. Wisst ihr, was wir verstehen müssen, das ist der ewige Vorsatz Gottes. Und Gott möchte, dass du teilhast an diesem ewigen Vorsatz. Gott möchte, dass jeder Mensch errettet ist. Wir versuchen oft so sehr, den detaillierten Plan Gottes für unser Leben zu finden. Wir versuchen so sehr, ja, was willst du genau von mir tun? Ich sage, Herr, was willst du genau von mir haben, Herr? Ich sage dir, was der Herr von dir haben will, dass du geistliche Babys auf die Welt bringst. Dass du fruchtbar bist und dich vermehrst. Dass du teilhast am ewigen Vorsatz, am ewigen Plan Gottes. Vor 1,5 Jahren, ich habe mir zu Hause so ein eigenes Zimmer eingerichtet. Das ist so mein Gebetskammerl. Da ist so außerhalb vom Haus ein eigener Eingang. Das habe ich mir so eingerichtet. Da ist nichts drin, also Sessel und ein Tisch und ja, sonst nichts. Und eine kleine, so eine Sofa. Und da gehe ich in der Früh immer zeitlich hinein, um einfach Zeit mit Gott zu verbringen und zu beten. Und es war vor 1,5 Jahren, so Ende des Jahres, da war ich da drinnen und habe so Zeit mit dem Herrn verbracht und wieder gebetet und einfach den Herrn gesucht. Und plötzlich hat mich etwas ergriffen. Plötzlich wurde mir bewusst, ich reise um die Welt und ich predige und Menschen bekehren sich und manchmal viele Menschen und alles Mögliche geschieht. Aber wann habe ich persönlich das letzte Mal ein geistliches Baby auf die Welt gebracht? So nicht im Gottesdienst predigen und Leute bekehren sich, so ich richtig persönlich ein Kind gezeugt, geistlich. Und es wurde mir so eine Last auf einmal und ich lag auf meinen Knien und ich lag flach auf dem Boden und ich habe zu schreien begonnen, Gott, gib mir ein Baby, bitte. Ich war schon so lange nicht mehr schwanger. Ich habe schon so lange kein Baby mehr auf die Welt gebracht. Und ich lag dort und ich habe mit Gott gerungen, Gott, bitte, ich will endlich ein Kind wieder von dir in diese Welt bringen. Das war am Donnerstag früh. Freitag am Nachmittag mussten wir wegfahren, Debbie und ich, für 3 Tage nach Virginia, in einen anderen Staat, so 3 Stunden von wo wir wohnen circa. Donnerstag am Abend sitze ich an meinem Computer und ich arbeite gerade an den Predigten für das Wochenende. Läutet mein Telefon. Als mein Telefon läutete, war ein junger Mann namens Ryan am Telefon, den ich kannte, weil ich früher in einem Nobel-Restaurant als Kellner gearbeitet hatte. Und dieser Mann, Ryans, der war am Telefon und der hat dort auch als Kellner gearbeitet. Inzwischen war er Physiotherapeut, hat sein Studium abgeschlossen und er rief mich an, 22 Jahre alter junger Mann, und sagte, Reinhard, es geht mir wirklich beschissen. Ich habe plötzlich Panikattacken, ich habe plötzlich unwahrscheinliche Angstzustände, ich bin in tiefste Depression gefallen, der Arzt hat mich einfach auf Medikamente gesetzt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich bin zutiefst verzweifelt und als ich gedacht habe, wo kann ich Hilfe herbekommen, da habe ich an dich gedacht, weil als wir im Restaurant zusammengearbeitet haben, du warst anders, da habe ich mir gedacht, jetzt rufe ich dich an, der kann mir sicher helfen. Ich habe gesagt, jetzt steigst du sofort ins Auto ein und kommst sofort zu mir nach Hause. Der war 10 Minuten später bei der Tür. Und als er hereinkam, wir haben ein bisschen geplaudert, dann bin ich mit ihm in den Keller gegangen, damit wir alleine haben und er sich nicht gestört fühlt von Debbie. Und ich habe mit ihm gebetet und ich habe nicht, dass Debbie ihn stört, sondern ich wollte einfach, dass er ungezwungen sein Herz ausschütten kann. Und als wir da so unten sind und etwa eine Stunde mit ihm reden und ihm das Evangelium ganz klipp und klar verkündige, gibt er sein Leben Jesus. Und mir wurde plötzlich klar, dass wenige Stunden zuvor habe ich das Herz Gottes gespürt. Gott, gib mir ein Baby. Bitte gib mir wieder geistliche Kinder. Und nur wenige Stunden später, am selben Abend, durfte ich diesen jungen Mann zum Herrn führen. Dann saßen wir noch und wir plauderten so mit David und ich sagte, was machst du am Wochenende? Ja, nix, hat er gesagt. Wie lange arbeitest du denn morgen? Ja, bis zum Mittag. Ich habe gesagt, passt, du packst den Koffer für das Wochenende und stehst sofort nach der Arbeit hier bei mir zu Hause. Ja, warum denn? Was ist denn? Ja, ich fahre am Wochenende fort nach Virginia zu predigen und du fährst mit. Ja, aber was ist, wenn ich dort Panikattacken habe und was ist, wenn ich dort komplett fix und fertig bin? Daraufhin lächelt Debbie und sagt, was Besseres kann dir gar nicht passieren. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du Panikattacken hast in einem Raum voller Christen, die an die Kraft Gottes glauben. Naja, wir packten ihn ein. Ich rief meinen Freund dort an, der dort der Leiter dieser Arbeit ist in Virginia. Ich habe gesagt, wir kommen nicht zu zweit, wir kommen zu dritt. Wir brauchen irgendwo ein Bett her. Wir fuhren dorthin, Freitagabend, und er ist Physiotherapeut. Am Freitagabend haben wir dort gepredigt und da war eine Frau und die hat eine so verletzte Schulter gehabt, sie konnte ihren Arm nicht hochheben und auch nicht so rückwärts biegen. Sie kam gerade einmal so weit nach hinten. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist genau das, was der Physiotherapeut und das neue Baby jetzt sehen muss. Ich habe gesagt, Ryan, komm mal her. Ich habe gesagt, schau dir bitte den Arm an. Oh ja, der ist schlimm, man braucht Monate Therapie und. Ich habe gesagt, jetzt legst mal da deine Hand drauf auf die Schulter. Der hat mich groß angeschaut und dann haben wir diesem Arm befohlen, die Heilungskraft Gottes zu erleben und zu fließen. Und diese Frau konnte ihren Arm hochheben, sie konnte sich ganz oben kratzen, ihr sind die Tränen gekommen und das Baby hat geschaut. Gott möchte, dass wir Teil seines ewigen Planes sind. Gott möchte, dass wir ein Verlangen haben, fruchtbar zu sein. Das war der erste Auftrag an die Menschen. Seid fruchtbar und vermehret euch. Jeder von uns in diesem Raum hat das Potenzial, fruchtbar zu sein. Jeder von uns in diesem Raum hat das Potenzial, andere Menschen zu Jesus zu führen. Jeder von uns hat das Potenzial, in diesem Raum Kinder auf die Welt zu kriegen. Wir müssen werden wie Hannah, die Unfruchtbarkeit nicht hinnehmen wollte, die in den Tempel ging und die zu Gott flehte: Gott, ich will ein Kind. Und wenn wir das Herz Gottes spüren und das Herz Gottes ergreifen, wenn wir den ewigen Plan und den ewigen Vorsatz unseres Gottes wirklich verstehen lernen, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und dass er möchte, dass wir teilhaben an diesem ewigen Plan, dass er möchte, dass wir zu Gott zu beten beginnen: Gott, bitte gib mir geistliche Babys, dann wird Gott uns dieses Gebet beantworten und Gott wird uns geistliche Kinder geben. Fruchtbarkeit ist das Normale, Unfruchtbarkeit ist nicht das Normale. Gott möchte die Unfruchtbarkeit von der Gemeinde hinwegnehmen, dass jedes einzelne Glied am Leib auch fruchtbar ist, dass jedes einzelne Glied am Leib geistliche Kinder auf die Welt bringt, dass wir dieses wunderbare Erlebnis zu haben und dieses wunderbare Erlebnis haben, welches unbeschreiblich ist. Ich kann euch sagen von meinem eigenen Leben: Es ist schön, wenn Gott Wunder tut. Es ist schön, wenn taube Ohren geöffnet werden. Es ist schön, wenn die wir es nicht gesehen haben, sehen können. Es ist schön, wenn der, was an Krebs fast gestorben ist, jetzt nicht mehr stirbt, sondern lebt. Das ist schön. Das ist schön, weil ich die Menschen liebe. Und es ist schön, wenn man die Kraft Gottes sieht. Aber es ist nichts so schön, als ein Baby auf die Welt zu kriegen. Es ist nicht so schön, als zu wissen, dem sein Name ist jetzt im Buch des Lebens geschrieben. Und das war der ewige Plan Gottes. Und ich durfte teilhaben an diesem ewigen Plan Gottes. Gott in seiner Gnade und in seiner Güte erlaubt mir, daran teilzuhaben. Wir müssen Glaube haben an die Kraft des Evangeliums. Römer 1, Vers 16 sagt der Apostel Paulus: Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Das Evangelium Jesu ist die Kraft Gottes. Wir leben in einer sehr humanistischen Welt. Wir leben in einer Welt, wo vieles in Frage gestellt wird. Wir leben in einer Welt, wo es oft nichts Absolutes mehr gibt. Aber ich möchte euch sagen, das Evangelium ist die absolute Kraft Gottes zur Errettung an jeden, der glaubt. Wir müssen das in unseren Herzen ergreifen. Denn wenn wir in unseren Herzen wirklich ergreifen, dass das Evangelium die absolute Kraft hat, die, die daran glauben, radikal zu verändern und ihr Leben zu erretten, dann werden wir auch wie der Apostel Paulus sagen: Ich schäme mich nicht. Ich werde mit Kühnheit und mit Mut die Kraft des Evangeliums proklamieren und deklarieren. Die Kraft liegt nicht in uns. Die Kraft liegt nicht darin, wie geschult wir im Reden sind und welche Experten wir sind und wie toll wir das jetzt alles hingekriegt haben und ich bin der perfekte Theologe. Die Kraft liegt im Evangelium. Die Kraft liegt in der Botschaft des Kreuzes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was hat Jesus gesagt? Und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und was noch? Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Woher kommt die Kraft, fruchtbar zu sein? Die kommt nicht aus uns. Die kommt nicht aus unserer perfekten Schulung. Die kommt nicht daraus, dass wir Experten sind. Die kommt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist befähigt uns, wahrhaftig seine Zeugen zu sein. Wir brauchen nicht Angst haben, dass wir nicht stark genug sind. Wir brauchen nicht Angst haben, dass wir noch nicht die perfekten Theologen sind. Wir brauchen nicht Angst haben, dass wir noch nicht gut genug sind, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Wenn wir beginnen, für geistliche Babys zu beten, dann wird Gott sie uns auch geben. Und der Heilige Geist ist derjenige, der durch uns die Kraft freisetzt, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden können. Johannes 16 spricht Jesus vom Heiligen Geist. Jesus sagt: Es ist gut, dass ich weggehe. Aber Jesus, wie kannst du uns verlassen? 3,5 Jahre unseres Lebens haben wir dir verschrieben. Bitte geh doch nicht weg. Und Jesus sagt, ja, es ist gut. Wie kann es gut sein, wenn der Meister seine Jünger plötzlich verlässt? Weil der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Wisst ihr, als ich so jung war, meine späten Teenagerjahre, da habe ich viel versucht zu evangelisieren und da habe ich viele Diskussionen gewonnen, aber viele Menschen verloren. Und eines Tages wurde mir bewusst, es ist der Heilige Geist, der den Job machen muss. Und ich habe versucht, den Job des Heiligen Geistes zu tun, anstatt meine eigene Aufgabe zu tun, ganz simpel an die Kraft des Evangeliums zu glauben und mit Glaube und Erwartung das Evangelium weiterzugeben. Nur der Heilige Geist kann diese Überführung in den Herzen der Menschen schenken. Und er will sie schenken. Warum will er sie schenken? Weil Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Wir dürfen nicht weiter das Evangelium verkündigen, ohne bewusst und aktiv an die Kraft des Heiligen Geistes zu glauben, ohne ihn involvieren in diesen Prozess, damit er die Menschen wirklich überführt und er sie zu Jesus führt, der sie zum Vater führt. Als meine Frau und ich geheiratet haben, da bin ich irgendwann einmal so draufgekommen, ich habe diesen Bibelvers gelesen und wir sind jetzt seit beinahe 27 Jahre verheiratet und fast 25 Jahre glücklich verheiratet. Und das stimmt wirklich, die ersten 2 Jahre waren eher unglücklich, ich glaube mehr für sie als für mich. Aber da haben wir dann, irgendwann bin ich draufgekommen, ich habe so gelesen, wo 2 auf Erden eins werden, um alles, was sie bitten, wird ihnen gegeben. Und da habe ich mir plötzlich gedacht, also wenn Jesus die Wahrheit sagt, dann gibt es keine größere Einheit als ein Ehepaar. Und wenn diese Einheit jetzt noch dazu eins wird im Gebet, dann kann nichts mehr schief gehen. Dann kann alles passieren. Und daraufhin habe ich zu ihr gesagt, Mädchen, wir müssen zusammen regelmäßig beten. Wir müssen jeden Tag zusammen beten. Ja, das war eine Katastrophe. Die Katastrophe war es deswegen, weil um 9 Uhr in der Früh aktivieren sich erst die Gehirnzellen meiner lieben Frau und meine aktivieren sich schon um 5 Uhr. Und es war halt schwierig, am Abend war das nicht möglich, weil ich habe Gemeinde gegründet und ich bin oft um 2 oder 3 Uhr in der Früh nach Hause gekommen und ich habe gesagt, wir müssen zusammen beten. Naja, dann haben wir das endlich einmal geschafft und ich habe, sie trinkt keinen Kaffee, sie trinkt in der Früh gerne einen heißen schwarzen Tee mit Milch drinnen, so wie sie das in England gelernt hat. Ich habe mir gedacht, okay, ich stehe um 5:45 jeden Tag in der Früh auf, ich gehe in die Küche, ich mache eine Tasse Tee mit Milch drinnen, bringe die Tasse Tee ins Bett, dann setze ich sie auf, ich küsse sie zuerst wach und dann setze ich sie auf und dann gebe ich den Polster so hinter dem Rücken hinein und dann stelle ich den Tee auf den Nachttisch und dann fasse ich sie bei der Hand und dann beginnen wir halt zu beten. Das haben wir auch so gemacht. Am Anfang ist sie immer wieder eingenickt beim Beten, aber ich habe dann fest ihre Hand wieder gedrückt und dann ist sie wieder munter geworden. Und so irgendwann, ihr glaubt mir das nicht, das war, ist stimmt, gell, Mäuschen, stimmt. Siehst sie nicht, sie sagt, das war so. Sie hatte noch ganz traumatische Erinnerungen daran. Aber wir haben ihr Wolferts Buch, das wird jetzt sicher der Abhilfe schaffen. Auf jeden Fall. So sind wir da gesessen und ich habe ihre Hand immer wieder gedrückt und am Anfang war das ganz schwierig und ich habe gesagt, hör zu, ich bete und wenn du mit mir übereinstimmst, dann drück du einfach meine Hand, so als Amen, ich bin eins mit dir im Gebet. Naja, dann haben wir endlich einmal es so weit gebracht, dass sie doch einigermaßen munter war, die Betonung auf einigermaßen, munter war zum Beten. Aber dann war das Problem, ich bete ganz anders wie sie, weil ich bin irgendwie leidenschaftlich und sie ist um 6 Uhr in der Früh halt noch nicht so ganz leidenschaftlich. Und dann war das ein Problem. Und das zweite Problem war, jetzt konnten wir uns nicht einigen, wofür wir beten sollten. Ja, ich wollte die ganze Welt errettet haben. Und sie hat halt sich Sorgen gemacht, dass es die Buben in der Schule wohl gut geht. Und dann war das schwierig. Und dann sprach Gott zu meinem Herzen. Und dann sagte der Herr zu mir, ich will, dass ihr betet für die Errettung von Debbies Mama und ihrem Stiefvater. Die waren nicht errettet, waren in Amerika, die wollten mit Gott nichts zu tun haben. Und dann begannen wir zu beten. Tag für Tag in der Früh. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Es wurde nichts besser, es gab keine Anzeichen. 5 Jahre, 10 Jahre, es änderte sich nichts. Aber mir war bewusst, dass der Herr gesagt hat, er will, dass alle Menschen errettet werden und er möchte, dass wir beten für meine Schwiegermama und ihren Ehemann. Und wir beteten Jahre und Jahre und Jahre dahin. Und dann siedelten wir nach Amerika. Und als wir nach Amerika siedelten, wir wohnen etwa 8 Stunden entfernt von dort, wo sie wohnen, 8 Autostunden. Wir sind im Oktober hingesiedelt, 2004. Im Mai 2005 kamen sie mit dem Auto zu uns. Debbie hat es so am Herzen gehabt, sie sollen uns besuchen kommen. Und sie sind für ein Wochenende zu uns gekommen. Mein Schwiegervater war damals so Mitte 60. Sie kamen zu uns, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag in der Früh wollten sie nach Hause fahren. Sonntag am Abend haben unsere Jungs ein Theaterstück aufgeführt in der Highschool in Amerika und alle wollten dort hingehen, zuschauen. Mein Stiefvater sagte, ich bleib lieber zu Hause. Und ich sagte, ich bleib bei dir zu Hause. Die sind raus bei der Tür und kaum waren sie draußen, sagte er zu mir, erzähl mir mal, was du so machst. Und ich habe mir gedacht, auf diesen Moment habe ich jetzt 16 Jahre lang gewartet. Eine Stunde später gab er sein Leben Jesus Christus. Und jetzt hör zu. Das war Sonntagabends. Montag früh fuhren sie nach Hause. Samstag läutete das Telefon. Der Stiefvater von Debbie ging auf die Toilette, kippte nach vorne, hatte einen Herzinfarkt und starb. Der Herr will, dass alle Menschen errettet werden. Sind wir bereit, teilzuhaben am ewigen Plan Gottes? Wisst ihr, wie oft ich während der 16 Jahre gebeten mir gedacht habe, ich will das nicht mehr? Das hat keinen Sinn. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich werde Teil am ewigen Vorsatz Gottes haben. Und dann fuhren wir hinauf und ich habe das Begräbnis von ihm gehalten. Und dann haben wir gesagt, und jetzt erst recht, jetzt kommt die Mama dran. Und wir haben weiter gebetet und wie viele Jahre später? 4. 4 Jahre später. 4 Jahre später, nach 20 Jahren Gebet, ging die Schwiegermutter hinein in eine Baptistenkirche Sonntag früh und ist seitdem eines der treuesten Gemeindemitglieder und eine Säule dieser Gemeinde. Getauft und hat ihr Leben Jesus Christus gegeben. Der ewige Vorsatz Gottes ist, dass wir sein Herz ergreifen, dass wir geistliche Babys auf die Welt bekommen und dass wir teilhaben an diesem ewigen Vorsatz. Das ist der Plan Gottes. Gott möchte, dass wir den Auftrag, den er für uns hat, erfüllen. Gott möchte, dass wir verstehen, der wichtigste Wille Gottes für unser Leben ist nicht, auf welche Uni wir gehen und welchen Job wir haben. Der wichtigste Auftrag Gottes für uns ist, dass wir teilhaben am ewigen Vorsatz, am ewigen Willen Gottes. Der ewige Wille Gottes ist so viel wichtiger als mein kleiner persönlicher Wille Gottes. Der nicht unwichtig ist, aber egal an welchen Platz Gott mich stellt, da möchte er, dass ich teilhabe an seinem ewigen Vorsatz. Ob ich auf der Schule bin oder in der Uni bin oder im Restaurant arbeite oder egal wo ich bin, Gott möchte, dass ich genau an dem Ort, wo er mich hingestellt hat, Teil seines ewigen Vorsatzes bin. Das ist der Plan und das ist sein Wunsch. Gott möchte, dass wir beten dafür. Gott möchte, dass wir wirklich auch seine Kraft suchen. Gott möchte, dass wir die Zeichen und Wunder nicht nur für uns im Gottesdienst in Anspruch nehmen, sondern hinaustragen auf die Straße. Ich habe mehr Wunder auf der Straße gesehen, als ich sie in den Kirchen gesehen habe. Als wir unsere erste Gemeinde gegründet haben, da hatten wir so ein Konzert, um die Unerretteten zu erreichen. Und wir gingen da hinaus und da kam eine junge Dame zu mir, die sagt, Reinhard, bitte komm mal mit. Da saßen 2 Drogenabhängige so am Schaufenster, sind sie am Boden gesessen, am Schaufenster gelehnt. Der junge Mann war stadtbekannt. Wir waren in einer Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern, die pro Kopf, so sagt man das auf Deutsch, die pro Kopf die zweithöchste Drogenrate Österreichs hatte. Da saß dieser junge Mann, 24 Jahre alt, der seit seinem 14. Lebensjahr Heroin gespritzt hat. Mit seiner Freundin, die bump voll mit Drogen waren, die sind nur so da gesessen, völlig im Delirium, einfach nur so. Und ich ging hin und mir zerriss es mein Herz. Und ich spürte für einen Augenblick das Herz Gottes für diese armen Menschen. Und ich legte meine Hände auf die beiden Köpfe und ich sagte, Heiliger Geist, gib mir nur eine Minute und mach sie für mich für eine Minute nüchtern. Das genügt mir. Wisst ihr, Gott will, dass die Kraft rauskommt auf die Straße. Sein ewiger Vorsatz ist es, dass alle Menschen zurück mit ihm vereint sind. Und als ich dieses Gebet sprach, plötzlich saßen sich dieser junge Mann und die junge Frau auf, schauten mich an und sagten, wer bist du denn? Und ich dachte mir, die Uhr tickt, 60 Sekunden habe ich. Die schnapp ich mir. Und ich habe sie in Sekundenschnelle kurz ihnen etwas von der Liebe Gottes erzählt, habe gebetet für sie und bäm, waren sie wieder zurück in ihrem Delirium. Ich habe sie ins Auto eingepackt und nach Hause mitgebracht, zu meiner Frau gesagt, Mädchen, streck dich nicht, wenn du aufwachst und zwei Junkies bei uns im Haus wohnen, die gehören jetzt zu uns zur Familie. Ja, ja, hat sie gesagt und hat weitergeschlafen. Und dann nahmen wir diesen jungen Mann, den die Ärzte gesagt haben, er hat keine Chance mehr, er kann nur mehr ein paar Monate leben. Packten wir ihn ins Auto ein und wir fuhren zu einem Jugendcamp und da haben wir gebetet für diesen jungen Mann und innerhalb 24 Stunden war er frei vom Heroin. Und seine Freundin auch. Die wurde völlig frei von den Drogen. Dann haben wir sie getraut. Ich habe die zwei getraut. Die haben dann noch drei schöne Babys gezeugt bei uns im Haus. Zwei davon zumindest. Und haben die Veränderung und die Kraft Gottes in ihrem Leben erlebt. Liebe Freunde, der ewige Plan Gottes ist es, dass jeder Mensch, jede Nation, jeder Heide Teil hat an den Verheißungen Christo Jesu, mit Einverleibte werden. Gott möchte, dass jeder Mensch wiederum zurückgeführt wird an sein Vaterherz. Das ist der Wille Gottes. Und oft haben wir so eine Einstellung, ja, es ist noch nicht Zeit und ja, wenn wir nur dort wären, wo Erweckung wäre und wir träumen von den anderen Ländern und wir sehnen uns von den anderen Ländern. Aber wenn wir verstehen würden, dass das Herz Gottes jetzt für Berlin schlägt, dass das Herz Gottes jetzt in diesem Augenblick für Deutschland schlägt, dass der ewige Plan Gottes ist, dass Deutschland in seine Bestimmung kommt und dass die Menschen zurückgeführt werden zum Vater Gott, zum Vaterherze Gottes und dass wir einen Teil haben können an diesem ewigen Plan. Wenn wir, jeder von uns in diesem Raum, dieses Herz Gottes ergreifen könnte und spüren könnte, wenn jeder von uns beginnen würde, dieses Gebet zu beten, Vater, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht, dann würden wir dieses Herz Gottes ergreifen und spüren. Wir können es uns ja selbst nicht machen, aber Gott kann es uns schenken. Gott kann uns schenken, dass wir spüren, was er spürt für unsere Städte, für unsere Nationen und für diese verlorene Welt. Gott möchte, dass jeder von uns teilhat. Gott möchte, dass wir das Übernatürliche rausgehen auf die Straße. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Gott möchte, dass du und ich die Kraft und die Zeichen und Wunder, aber einfach auch seine Liebe hinaustragen auf die Straße. Dass wir einfach unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Dass wir einfach verrückte Liebesdinge tun für die hoffnungslos Verlorenen. Einfach, weil Gott sie liebt. Debbie hat eine Friseurin bei uns in Amerika, die Jennifer. eine junge Dame, Ende 30, vielleicht Anfang 40, ledig, eine 20-jährige Tochter von einem ersten Mann, dann ein zweiter Mann, von dem hat sie zwei Zwillinge, 16-jährige. Der Mann war furchtbar gewalttätig und brutal und dann wurde diese Frau von Christen ganz zutiefst verletzt und sie ist nicht gläubig, aber alles mögliche Verdammnis hat sie entgegengeschleudert gekriegt und die Debbie geht dort regelmäßig hin zum Friseur. Und sie hat so eine Not bekommen einfach. Ich muss die Jennifer für Jesus erreichen. Und wisst ihr, was sie angefangen hat zu tun? Sie hat einfach die Liebe Gottes durch sie fließen lassen. Jennifer, komm bitte heute am Abend zu mir nach Hause. Und die Debbie stand stundenlang in der Küche und hat ein fünfgängiges Top-Menü für sie gekocht. Für die Frau, die von stundenlang im Geschäft steht und nicht Zeit hat, für sich selbst zu kochen. Wir haben sie einfach immer wieder, Debbie hat sie immer wieder mit nach Hause geschnappt und verwöhnt, ihr Dinge geschenkt und Dinge gegeben und einfach sie mit Liebe überschüttet. Und eines Tages predigte ich auch in einem anderen Teil von Virginia und Debbie sagte zu mir, ich nehme die Jennifer da mit hin. Und ich dachte mir, oh du liebe Zeit, ich habe eine ganz radikale Konferenz geplant gehabt, wo es so richtig darum geht, radikal alles für Jesus hinzugeben und die ist ja gar nicht bekehrt und was wird das sein? Und ich hieße, mache ich eine Evangelisation? Aber Debbie sagt, nein, ich nehme sie mit. Und ihr wisst ja, happy wife, happy life. Also kam sie mit. Kam mit ihren zwei Zwillingen mit, die fuhr dort mit in den Gottesdienst und die war so berührt. Sie ist noch nicht bei dem Punkt, wo sie ihr Leben jetzt Jesus übergeben hat, aber ihr Herz ist so weit offen. Sie war so berührt von der Liebe Gottes, von dem einfach das Licht leuchten lassen. Wir alle haben ein Licht, wir alle haben Gnade und Fähigkeiten. Wir alle haben Mittel und Wege, wo wir den Ungläubigen einfach zeigen können, dass wir sie lieben. Einfach so. Ohne einen Haken am Ende des Köders. Ich möchte dich gerne ködern für meine Gemeinde. Natürlich wollen wir, dass unsere Gemeinde wachsen, aber liebe Geschwister, es geht nicht um Wachstum der Gemeinde. Es geht darum, dass Menschen zurückgeführt werden zu ihrem himmlischen Vater und zum Schöpfer. Es geht darum, dass wir Menschen einfach lieben. Einfach lieben, um das Herz Gottes auszudrücken, der sie bedingungslos und leidenschaftlich liebt. Ich habe mal ein Gebet gehört von einer Dame, das mich sehr berührt hat. Sie betete folgendes, Herr, hilf uns, dass wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, damit wir Energie haben für die verlorene Welt. Herr, hilf uns, Teil deines ewigen Vorsatzes zu sein. Herr, hilf uns, dass wir wirklich Plan haben können an dem ewigen Vorsatz Gottes, der vor Grundlegung der Welt schon festgelegt ist. Gott möchte nicht nur euch als Gemeinde, sondern Gott möchte euch als einzelne Babys schenken. Gott möchte, dass ihr als einzelne Glieder dieses Leibes fruchtbar seid. Gott möchte, dass ihr sein Herz spürt. Gott möchte, dass ihr den ewigen Plan Gottes, der immer schon bestanden hat, ergreift und erkennt. Und nicht nur, dass ihr dafür betet, sondern dass ihr die Balance habt zwischen Beten und Gehen. Zwischen Beten und Gehen. Herr, gib mir Babys. Herr, gib mir geistliche Kinder. Herr, bitte, ich will jemand zu dir führen. Bet speziell, sag, Heiliger Geist, zeig mir, für wen soll ich beten? Heiliger Geist, zeig mir, leg mir wem aufs Herz. Bete dieses Gebet, Vater, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Bete dieses Gebet und sag, Heiliger Geist, bitte führe mir Menschen über den Weg, wo ich weiß von dir, ich kann die als geistliche Babys beanspruchen von dir. Möge der Herr uns helfen, dass jeder von uns fruchtbar wird. Dass Unfruchtbar keinen Platz hat, in Unfruchtbarkeit keinen Platz hat in unserem Leben. Dass wenn der Herr eines Tages uns ansieht, wenn wir vor seinem Thron stehen, dass er sagt, gut getan, du treuer Knecht. Und hier sind die Kinder, die du mitgebracht hast. Als ich dieses Erlebnis hatte mit Gott, wo ich im Himmel war, voriges Jahr, und plötzlich gesehen habe, ich habe zwei Dinge gesehen, die einfach unbeschreiblich für mein eigenes Leben waren. Das erste, was ich so klar gesehen habe, ist, der Herr ist genug. Er ist genug. Du brauchst nicht mehr. Er ist Heiler, er ist Liebhaber, er ist Befreier. Der Herr ist genug. Er ist alles, was du brauchst. In ihm hast du alles. Und das Zweite, was ich gesehen habe, ist, dass alles, wofür ich meine Energie ausgebe auf dieser Erde, hier zurückbleibt. Aber jeden, den ich zu ihm führe, der geht mit mir. Der geht mit mir. Und ich möchte leuchten für alle Ewigkeit. Und ich möchte, dass ich viele Menschen auf dieser Welt herausfordere und anstachle dazu, dass sie auch leuchten in alle Ewigkeit, weil sie viele zur Gerechtigkeit geführt haben. Das ist der ewige Vorsatz Gottes. Das ist sein ewiger Plan, in den er dich, genauso wie du bist, involvieren möchte. Und wenn du beginnst, danach zu schreien und danach zu rufen und zum Herrn sagst, Herr, gib mir Baby, wie die Hannah, gib mir Baby, ich will keine Unfruchtbarkeit mehr in meinem Leben. Vielleicht hast du noch nie jemanden zu Jesus geführt. Vielleicht denkst du dir, oh, das kann ich nicht, oh, das schaffe ich nicht, du machst mir jetzt so viel Druck. Hör mal zu. Was du tun sollst, ist beten, den Herrn um Fruchtbarkeit bitten, die Kraft und das Wort des Kreuzes deinen Freunden mitteilen, die Liebe Gottes zu zeigen, und die Errettung dem Heiligen Geist überlassen. Er schenkt die neue Geburt. Das ist nicht deine Aufgabe. Der Grund, warum wir uns oft so viel Druck machen, ist, weil wir versuchen, die Aufgabe des Heiligen Geistes zu übernehmen, anstatt ihm zu vertrauen, dass er die Babys schenkt und dass er sie uns tatsächlich auch gibt. Das ist der Plan Gottes. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen großartigen, ewigen Vorsatz und Plan. Vater, wir danken dir, dass du diesen Plan offenbart hast, dass du die Heiden, die Nationen, die Völker mit einverleiben willst. Herr, wir danken dir, dass du sie zu dir zurückführen willst, jeden Mensch, dass du die Menschen so sehr liebst. Danke, Vater, dass du willst, dass alle Menschen errettet werden. Danke, Herr, dass das Berlin inkludiert. Danke, Herr, dass das Deutschland inkludiert. Danke, Herr, dass das Österreich inkludiert. Danke, Herr, dass das unsere Länder inkludiert und dass du uns nicht vergessen hast. Herr, wir wollen bewusst Ja sagen zu dir heute Abend. Und wir wollen heute bewusst sagen, ja, Herr, mach uns Teil deines ewigen Planes. Lass uns teilhaben an dem, was du schon immer geplant hast. Wir geben uns dir dafür hin, Herr. Wir stellen uns dir ganz zur Verfügung. Heiliger Geist, nimm uns, nimm unseren Mund, nimm unsere Stimme, nimm unsere Augen, nimm unsere Ohren, nimm uns und lass uns teilhaben am ewigen Vorsatz des Vaters im Himmel. Darum bitten wir dich und wir danken dir, dass du unser Gebet erhören wirst, weil es gemäß dem Wort Gottes und gemäß dem Herzen Gottes ist. Wir danken dir, Herr, dass wir alle fruchtbar sein können. Und dass wir alle geistliche Kinder auf die Welt bringen können. Im Namen Jesus danken wir dir dafür. Amen. Wo ist das Ehepaar von Herr? Übrigens, diesen zwei Leuten mit dem Steißbein, wie geht's euch? Wo seid ihr? Wie geht's dir? Schmerzfrei? Noch nicht ganz. Die ihr da drüben seid, legt ihr noch die Hände auf. Vater, wir danken dir für dieses eine Wunder. Herr, und wir danken dir auch für dieses zweite Wunder. Vater, wir setzen die Kraft Gottes jetzt frei. Wir befehlen, diesem Steißbein heil zu werden im Namen Jesus Christus. Genau jetzt, Herr, wir setzen die Gabe der Heilung frei und wir senden dieses Geschenk vom Himmel direkt in den Körper unserer Schwester. Und wir befehlen jetzt Ordnung in diesen Rücken und dieses Steißbein zu kommen im Namen Jesus. Ich werde kurz einige Eindrücke weitergeben Und wenn das euch betrifft, was Heilung betrifft, es gibt sicher ein Heilungsteam hier, Herr Bärbel, wo ihr dann beten könnt für die Leute. Ich glaube, dass Gott Nieren heilen will. Das Problem, irgendjemand hat ein Problem mit Nieren. Wer ist das? Okay. Bärbel, habt ihr ein Team? Bärbel macht das alleine auch. Sie ist ein geistlicher Riese. Kommt einfach hier vorne auf die Seite, die Nieren ein Wunder brauchen. Hier ist ein Team, das betet jetzt für euch. Der Herr möchte euch von Nierenleiden völlig und ganz heilen. Der Herr will ein Wunder tun in einer Lunge. Irgendjemand hier, der so chronisches Lungenproblem hat, wo bist du? Wer braucht ein Wunder in der Lunge? Komm ruhig nach vorher. Und die Leute werden hier für euch beten. Es ist jemand hier, der Entzündung hat in den Augen, wo du permanent unter Augenproblemen, Entzündungen in den Augen leidest. Komm nach vor und hier wird für dich gebetet. Wo ist das Ehepaar herborn jetzt? Ich danke euch für die Freundlichkeit, ich danke euch für die liebevolle Aufnahme. Wolfert, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir so viel Liebe entgegengebracht hast und so viel Vertrauen. Ich schätze das sehr. Ich bete für euch. Seitdem ich im März, im Februar hier war, ist irgendetwas in mir drinnen passiert. Und wenn ich an euch denke, dann geht es mir wie dem Apostel Paulus. Ich danke Gott immer, wenn ich an euch denke. Ich glaube an die Bestimmung Gottes für euch und ich glaube, dass Gott in dieser Stadt Großes tun wird. Und ich segne euch mit der Kraft und der Liebe Gottes. Ich segne euch damit, dass ihr als Gemeinde in eurer Bestimmung wandeln werdet und teilhaben werdet am ewigen Vorsatz, am ewigen Plan des Allmächtigen.